Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Hörspiel am Sonntagabend. Wir leben im Zeitalter rasanter Beschleunigung. Sowohl im technischen als auch im gesellschaftlichen Bereich unseres Lebens verändern sich die Dinge in atemloser Schnelligkeit. Ehe man sich's versieht, ist alles anders. Gestern tippte man noch auf der Schreibmaschine. Heute gibt man seine Texte in den Computer ein. Gestern glaubte man sich seine Informationen in aufwendiger Recherche zusammen. Heute surft man dafür kurz im Netz. Mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche ist es absehbar, dass auch die Maschine schon bald ein Relikt der Vergangenheit sein wird. Aus einer Art Nostalgie heraus und natürlich auch aus künstlerischer Ambition hat sich der 1952 in Graz geborene Komponist und Journalist Christoph Martin nun daran gemacht, Lärm und Rhythmus dieser Installation festzuhalten. Die Klänge der zum Sterben verurteilten Dinosaurier des Maschinenzeitalters zum Tanzen zu bringen. Dabei verweist seine Montage Eiserne Zeiten, die wir Ihnen nun vorstellen möchten, auch auf die Analogien zwischen Mensch und Maschine. Welche Laute produziert die Maschine Mensch und wie menschlich sind maschinelle Geräusche? Christoph Martins Projekt entstand beim Südwestfunk in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Zentrum für Kunst- und Medientechnologie. Doch hören Sie nun selbst. Wir wünschen Ihnen anregende Unterhaltung. Eiserne Zeiten. Eine Montage von Christoph Martin. Nach Motiven von Hesiod, Kleist, Samjatin, Mumford, Jünger, Pumphrey und anderen. Ein Zufall. Die Augenwimper. Das Spiegelmeer. Ich muss ewig brennen. Jedes Mal habe ich eine Empfindung wie ein Grauen, wenn ich jemandem mein Innerstes aufdecken soll. Machine a run was right, machine a run Corolla, machine a run Benz, and a so things a run, machine a run clock, machine a run watch, machine a run clock, machine a run watch, machine on the left, machine on the right. I saw wake up at 5 and we chat it all night. Machine a run it right in a day and night. Machine a run it right in a day and night. Der Wilde und Telemetrie. Grenzfunktion. Das zottige Ich. Werke. Tage. Fern. Früher lebten auf der Erde die Menschen weit von den Übeln entfernt und ohne drückende Plagen, ohne Krankheiten und Kriege. Golden war zuerst das Geschlecht der sprechenden Menschen, das die Unsterblichen schufen. Sogar das klägliche Alter kannten sie nicht, die ohne Kummer wie Götter lebten und ihr Tod kam wie der Schlaf. Singend freuten sie sich ihrer Arbeit und ohne Neid teilte der Bruder sein Gut mit der Schwester. Doch dann, durch die Unbedachtheit des Epimetheus, der das verfluchte Gefäß der Pandora öffnete, kamen zahllose Leiden unter die Menschen. Voll ist nämlich von Übeln nun die Erde. Krankheiten gehen bei Tag und Krankheiten gehen bei Nacht um unter den Menschen. Lautlos die einen, da Zeus ihnen die Stimme nahm. Lärmend die anderen, denen Zeus eine verborgen tönende Sprache mitgab, die niemand versteht. Das Verfluchte, klar. Pulvis et umbra sumus. Omnis eodem corrimus. Equa lege necessitas sortitur. Nosce te ipso. Vita brevis. Mors ultimum, nosce te ipsum. Die Zusammensetzung eines metallischen Körpers übt motorisch eine zahlenmäßig messbare Kraft aus. Wenn wir dies unserem Fleisch und unseren Wunden gegenüber als vollkommen gleichwertig erkennen, werden wir die Funktion unserer Gehirne nicht mehr von der Arbeit einer Fräsmaschine unterscheiden können. Nur wenn der Mensch sich der perfekten Glätte der Artefakte angleicht, wird er sich vom Subjektiven, vom Organischen und Hinfälligen, von Kummer, Schmerz und Tod ganz befreien können und Bestandteil dieser auf ewiges Wachstum und Bestehen ausgerichteten, unbestechlichen Maschine werden. Die irrationale Wurzel. Eine dumme Geschichte. Der kalte Fußboden. R7. Ein zweites Geschlecht, ein geringeres, schufen die Götter dann, nicht dem Goldenen gleich. Da verhätschelten 100 Jahre die Mütter ihre Knäblein im eigenen Hause. Wuchs der Dümmling endlich zum Mann, so wohnte er bei den Huren und verschwendete seine Güter. Auch die Götter ehrte er nicht, seine Mutter war ihm alles. Und da auch dieses Geschlecht schon lang unter der Erde liegt, nennen es die heutigen die Seligen unter der Erde und rühmen sie, die lauen Schwächlinge, als die Freunde des Vergnügens. Doch Zeus der Kronide dachte auf Rache. Machine where we love, machine where we like. Machine for the black and machine for the white. Some of them are run it in a computer. Some of them are run it in a computer. Machine I run country, machine I run town. Machine I run country, machine I run town. Machine from the left, machine from the right. Machine I run clock, machine I run watch. Machine I run country, machine I run town. Und ein drittes Geschlecht, listig und gewandt in nützlichem Handwerk und allem, was ihr immer trachtender Verstand erfinden konnte, beherrschte das Land und die Meere. Des Feuers Kraft verstanden sie zu zwingen, den Boden rissen sie auf und aus Bronze schlugen sie Waffen und Werkzeug. Und zu ihnen sprach Zeus, der Gewaltige: Ihr freut euch, dass ihr das Feuer mir geraubt, meine Sinne getäuscht habt. Doch euch selbst zu großem Leid und allen kommenden Menschen gebe ich euch dazu ein Übel. Und alle werden es zärtlich umarmen, ihr Übel, das Herz voller Freude. So sprach er, lachte. Und dem Hephaistos befahl er, dass er in seiner Werkstatt es schaffe. Eiserne Schmetterlinge. Das Quadrat. Die Herren der Welt. Taylor. Verkehr, die Natur der vier Elementen. Alsdann wirst du sehen und finden, was du suchest. Aber die Naturen verkehren ist so viel, dass man die Leichne zu Geistern machet in unserer Meisterschaft. Erstlichen machen wir aus einem groben Ding ein zartes, das ist, aus einem Leib machen wir ein Wasser, und folgends machen wir aus einem Wasser einen Körper, dass also die leibliche Ding werden unleiblich und die unleiblichen leiblich. Folgends machen wir, was herunter ist, dass es oben sei, und was oben ist, dass es herunter sei. Denn die Naturen zu verkehren ist so viel, dass man die lebenden Dinge zu Toten und die Toten zu Lebenden machet. In unserer Meisterschaft. leuchtend wie Abglanz der Götter und mit Schwimme begabt, wird in euch wecken Pandora Begierden, Neid und hässliche Habsucht. Und so werdet ihr das Übel lieben wie nichts anderes in der Welt, sprach der Vater der Menschen und Götter. Und dem Hephaistos befahl er, dass Erde mit Wasser ermische und eingebe menschliche Stimme und das Antlitz und die schöne Gestalt des Mädchens forme nach dem Vorbild der Götter. Und dies befahl er Hermes, dem Boten, dem Dieb und Mörder. Nützliches gebe ihr mit, den eigenen Vorteil zu wahren, Sehnsucht nimmer endende zu erzeugen und bunt gewebte Reigen von Bildern in jenen, die sich verzehren, sie zu besitzen. So sprach Zeus, und alle gehorchten Kronion, dem Herrscher. Und aus Erde formte der Schmied gleich einem edlen Mädchen ihr Bild. Schmuck verlieh ihr die helläugige Athene, und die Horen kränzten die Locken schönen sie, und die Göttinnen rings legten goldene Ketten ihr um den Leib, anzusehen wie Blüten des Frühlings. Und in ihre Brust gab Hermes, der Lügner, schmeichelnde Worte und falschen Trost, dem zum Verhängnis, der sie ansah, und dem zum Wahnsinn, der ihr zuhörte, und nannte die Frau dann so, wie sie war, Pandora, die von allen beschenkte, Pandora, die alles zu geben verspricht. Der Rock, die Mauer, Liturgie, ist es nicht besser? A basic pleasure model, a standard item for military clubs in the outer colonies. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. And the designers reckoned that after a few years, they might develop their own emotional responses. You know, hate, love, fear, anger, envy. So they built in a fail-safe device. Which is what? For your lifespan. Now, there's a Nexus 6 over at the Tyrell Corporation. I want you to go put the machine on it. And if the machine doesn't work? Die geschlechtliche Fortpflanzung ist für das Denken wichtiger als das Denken für die Fortpflanzung. Hinter den roten Fronten, die die Kugel des Planeten mit glühenden Nägeln schweißen, sind die grauen, lichtlosen Tiefen der Arbeitsheere ausgedehnt. In ihnen wird die größte Summe an Leistung dargebracht, die jemals von Menschen an ein Ziel geheftet worden ist. Voll Dankbarkeit, voll tiefer Rührung wird man ewig an diese Männer und Frauen denken müssen, an ihre mühevollen Tage im trüben Raume, an ihre Nachtwachen in dunklen Fabriken. Unzählige sind so dahingestorben, verloschen wie Lichter, deren Namen niemand kennt. Teilt euren Atem den Maschinen mit. Bedient eure Maschinen. Ein reizendes Insekt mit metallischem Haar. Ein früherer Freund, Josh Rosen, dem der Ruhm zukam, dem neuen Computer das Rechenwerk erstellt zu haben, erlebte seinen Triumph nicht mehr am alten Arbeitsplatz. Zunächst war ihm die Arbeitsbelastung bei der langwierigen Suche nach Fehlern im Programm auf den Magen geschlagen. Dann aber, nach dem Hinauswurf, habe ihn eine Art Erleuchtung überkommen, berichtete er. Eines Tages sei er an einer Ökofarm vorübergeschlendert und einer jungen Frau, die ganz nackt war, begegnet. Ein Wunderwerk an biologischer Technik, so habe sein Kopf registriert. Und diese Erscheinung aus einer ihm unbekannten Welt habe ihn derart verwirrt, dass er andauernd gegen Türen lief und sich seine Nase blutig schlug. Ein viertes Geschlecht von Menschen, Zeus, eines aus Erz, wild und strotzend von Kraft. Krieg führten sie und Trotz war in ihren Herzen, klobig hingen ihre Arme von den Schultern, zäh wie Leder war ihre Haut, hart wie Erz, ihr sinnloser Wille. Und ihre Waffen waren aus Erz, mit Erz armiert ihre Häuser, ehern ihr Arbeitsgerät. Aber auch diese zuletzt, von ihren eigenen Händen bezwungen, stiegen hinab ins verdiente Haus des eisigen Hades und der höllische Tod raffte sie fort, so entsetzlich sie waren. Dumpf waren sie, doch auch Dank sind wir ihnen schuldig, denn wer, wenn nicht sie, nährte die Sänger? Preisend und verdammend ihre Taten, verbrannte Erde und Gewitter von Erz wieder und wieder besingend, die uns Sterblichen nun dunkle Schauer bereiten. Schäden im Gesicht. Stalin Ulbricht Turing. Alles wird vollkommen. Leiblose Leiber. Ich bin eine Mikrobe. Jede Untat fordert die Tat allein. wer bei der Bergung der Verletzten, wir dürfen ruhig sagen, der Verwundeten, bei Nacht oder Tag, die Ruhe hat bewundern dürfen, mit der die Geborgenen an den Rettungsstellen übernommen wurden. Der hat einen Hauptverbandplatz an der Front erlebt, ohne im Osten oder in Afrika gewesen zu sein. Let me compare a computer with the human brain. And this is where we come back to our bowl of cold porridge, because that is what the human brain looks like. Same color, same texture. Now, a computer is different. It's big. It's about the size of several large wardrobes all joined together. It's hard and metallic on the outside, terribly complicated inside, lots of valves and condensers and so on. It's not a bit like cold porridge. But that doesn't matter. It's the logical pattern of the brain that counts, not the grey stuff it's made of. And it's the same with a computer. What matters is its logic. And the logic of a computer is really very simple. All it does is to read a list of instructions and then carries it out methodically. And the only thing you have to do is to write down exactly what you want done, in a language the computer understands. This is what we call a program. Now, many people say that a computer can only do what it's been told to do. Well, it's true that we may start off that way, but it is only the start. A computer can be made to learn. Suppose, for example, it was set to play chess. Well, it could find out for itself, in the light of its own experience, which were winning and which were losing strategies, and then drop the losing ones. After a time, he wouldn't know what instructions it was actually following. That would hardly be fair to say that we had instructed it what to do. That would be like crediting the masters with any originality shown by the pupils. The question thus arises as to whether or not we would credit such a machine with intelligence. I would say that we must. Die Techniker der Bell Telefongesellschaft fanden heraus, dass alle Mitteilungen im Netz über ein System namens Vocoder übertragen werden können. So erhöht sich die Kapazität der Leitungen um den Faktor 10. Es ergibt sich jedoch eine Trennung zwischen der emotionalen und der informativen Funktion der übermittelten Sprache. Die Verständlichkeit bleibt erhalten, jedoch können Zorn, Liebe, Mitleid oder Schrecken, Ironie oder Aufrichtigkeit im Ausdruck das System nicht passieren. Aber die Mitteilung ist nicht beeinträchtigt. Die charakteristischen Eigenschaften des Menschen entsprechen weitestgehend denen der Maschine, die er bedient. Oder anders gesagt, der Maschine, der er dient. Daher verstärkt jener Teil seiner Persönlichkeit, der in mechanische Vorrichtungen projiziert wurde, das heißt programmiert und damit unendlich vereinfacht wurde, seinerseits diese Projektion, indem er alle nicht maschinenkonformen menschlichen Funktionen eliminiert. So trägt jede Menscheneinheit den Stempel mechanischer Regelmäßigkeit. Das Programm zu befolgen, den Anweisungen zu gehorchen, den schwarzen Peter weiterzugeben. Sich nicht persönlich mit den Nöten anderer Menschen befassen, nur auf das reagieren, was unmittelbar vor einem sozusagen auf dem Schreibtisch liegt und keine menschliche Rücksicht üben, wie lebenswichtig sie auch sein mag. Niemals den Sinn einer Anweisung anzweifeln oder nach deren Endzweck fragen, jeden Befehl ausführen, gleichgültig wie sinnlos er erscheint, kein Urteil über Wert und Relevanz der anfallenden Arbeit abgeben und schließlich jegliche Gefühle oder moralische Bedenken, die den Arbeitsablauf behindern könnten, ausschalten. Dies sind die Standardpflichten des Menschen. Und es sind auch die Bedingungen, unter denen der Mensch gedeiht. Faktisch ein Automat innerhalb eines kollektiven Automationssystems. Das Vorbild des Menschen ist die Maschine. Und je vollkommener der Mechanismus wird, desto kleiner wird der Anteil von Leben, der nötig ist, den Prozess weiterzuführen. Letztlich hat der Mensch nur als Servomechanismus der Maschine eine Daseinsberechtigung. Blick durch die grüne Mauer. Ich bin gestorben. Korridore. Fehlfunktionen. System. Müsste ich doch nicht ein Zeitgenosse des fünften Geschlechts sein? Wäre ich früher gestorben, später geboren? Ja, jetzt ist das Geschlecht ein eisernes. Niemals am Tage ruhen sie von quälender Mühe und Jammer, und immer die Nächte reiben sie sich auf mit drückenden Sorgen, schlimmen Geschenken der Götter. Und doch ist auch ihnen zum Unheil Freude gemischt. Und dann wird auch dieses Geschlecht der Menschen vernichten, Zeus der Gewaltige, wenn ihre Kinder bei der Geburt schon graue Schläfen bekommen. Nicht ist der Vater den Kindern mehr ähnlich und sie nicht dem Vater. Nicht wird der Gastwirt dem Gast, Freund nicht dem Freund. Nicht der leibliche Bruder wird lieb sein, wie es früher gewesen. Neid macht sie hart, die Eisernen. Abgestumpft und finsteren Blicks begegnen sich die Unglückseligen in ihren kalten Behausungen. In Gewänder gehüllt, die die Schönheit des Leibes verbergen, wähnen sie wie Unsterbliche zu scheinen, einander fliehend auf den breiten Straßen der Erde, denn sie sind sich einer dem anderen nicht mehr gut. Abspann, Magnetfelder, goldene Ketten, Frühlingsblumen in Pal, eine angenehm nützliche Funktion. La festa dei motori di guerra. Radio telegrafate al comando generale. Non voglio rinforzi. Domando soltanto acqua e munizioni. Radio telegrafate. Heidemann auf dem Konto, aber bleib stehen, Glücksrad. Da kommt jetzt noch, bevor wir Feierabend machen mit dieser Runde, der Sonderpreis Bergmann. Das ist doch was, oder? Seit langem bewegt sich unser Geheimstabwehr auf die Maschine, auf die Technik zu, die geformtes Wissen, geformter Wille, Programm ist. Ihr Werkzeug ist durch einen weiten Geist ersonnen, auf große Räume zugeschnitten. Der Erdball, in Sekunden zu überspannen mit Bildern, mit Signalen, mit Befehlen, liegt wie ein angebissener Apfel in des Menschen Hand. Der Mensch wird vorgeformt zum Bürger neuer Imperien in diesen Arbeitsgängen, die, seltsam genug, ihn selbst weniger und weniger benötigen. Es wehren sich viele, doch meist vergeblich. Es ist ein Vorgang, der sich aus großen Tiefen speist. Unsere Epoche, von den Ökonomen Maschinen- oder Energiezeitalter genannt, hatte ihren Ursprung nicht in der sogenannten industriellen Revolution, sondern ganz am Anfang in der Organisation einer archetypischen Maschine, die aus menschlichen Teilen besteht. Die exakte Beobachtung der kosmischen Ordnung war die Basis dieser menschlichen Ordnung, der ersten Maschine. Symbole und Rituale waren ihre Werkzeuge, geschaffen aus Rhythmen, Träumen und Klängen. Noch heute hat ein Teil der Maschine die Aufgabe, die Träume zu beherrschen. Fernsehen und Radio leisten für uns mechanisierte Traumarbeit. Machine for the black and machine for the white. Some of them are run it in a computer. Some of them are run it in a computer. Machine at one country, machine at one town. Machine at one country, machine at one town. Machine from the left, machine from the right. Machine at one clock, machine at one watch. Machine at one country, machine at one town. Machine in a night, machine in a day, machine in a night, machine in a day, machine in a night, machine in a day, machine in a Pandora aber hatte den Deckel des Kruges entfernt und ihn ausgeleert. Einzig die Hoffnung verblieb im unzerbrechlichen Gefäße, drinnen unter den Lippen des Kruges und flog nicht heraus. Denn zuvor hatte sie den Deckel des Kruges wieder zugeworfen. Durch einen Spalt jedoch können wir hineinblicken. Unablässig. Und in immer schöneren Farben und Klängen formen sich darin Bilder und Töne, nach denen wir schauen und tanzen. Sie hörten Eiserne Zeiten. Eine Montage von Christoph Martin. Nach Motiven von Hesiod, Kleist, Samjatin, Mumford, Jünger, Pumphrey und anderen. Sprecher Christian Brückner. MIDI-Technik Jost Brands, Andreas Grosch und Thomas Löffler. Rapgesang Eric Johnson. Ton Maximilian Federhofer. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Holger Hettendorp. Komposition und Regie Christoph Martin. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Karlsruher Zentrum für Kunst- und Medientechnologie aus den Jahren 1994-95. Und in Emden sowie das Abendhochwasser in Bremen und Hamburg etwa 3/4 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Das waren die Nachrichten.